Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Die Autofahrer unter euch, sie kennen das. Sie sind gerade am Autofahren, biegen in eine Nebengasse ab und plötzlich steht ein Kind vor ihnen. Oder es rennt über die Straße. Und das ist schon ein Riesenschock für den Autofahrer. Schlimmer ist es, wenn dieses Kind, das über die Straße gelaufen ist oder auf die Straße gelaufen ist, dein eigenes Kind war. Und du von außerhalb fast einen Herzinfarkt bekommen hast. Weil das Kind nicht auf dich gehört hat, als du gesagt hast, rennt nicht über die Straße, geh nicht über die Straße. Und obwohl du sogar vielleicht hinterher geschrien hast, hat es einfach nicht reagiert. Das, was ich dir jetzt sagen möchte, was ich dir jetzt beibringen möchte, inshallah ta'ala, kann dir helfen, diese Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und ich nenne diese Sache das Stoppspiel. Und das ist eine schöne Angelegenheit, eine schöne Sache, subhanallah. Und zwar kannst du das mit jedem Spiel eigentlich in Verbindung bringen. Es kann, sei es, ob du jetzt gerade in der Badewanne bist mit deinem Kind, das am Planschen ist und ihr tut auf das Wasser planschen zum Beispiel. Und dann sagst du, wenn ich jetzt Stopp sage, dann bleiben wir stehen, erfrieren. Und das macht ihr dann und sagt Stopp und dann macht ihr weiter. Oder sei es, wenn ihr Hüpfen spielt, dann Springen spielt, Rennen spielt. Und dann sagst du, wenn ich jetzt Stopp sage, dann bleiben wir stehen und der Erste, der sich bewegt, oder der Erste, der stehen bleibt, hat gewonnen, oder der Erste, der sich bewegt, hat verloren, je nachdem. Oder wenn ihr mehrere Kinder habt, dann lasst ihr sie hin und her rennen und lasst sie um einen Gegenstand rennen und sagt, wenn ich Stopp sage, hört ihr sofort auf, euch zu bewegen. Oder ihr sagt Halt, oder je nachdem, was ihr benutzen möchtet. Und das macht ihr auch. Die rennen und sagt Stopp, und dann bleiben sie stehen. Und dann sagt ihr, derjenige, der am Ende übrig bleibt, weil derjenige, der sich als Erstes bewegt, hat verloren, fliegt raus. Er ist dann draußen und der, wenn der übrig bleibt, der gewinnt. Das macht den Leuten, das macht den Kindern natürlich dann auch Spaß. Sie möchten das gerne machen und sie wollen dann schnell auf dieses Wort Stopp reagieren. Auf dieses Wort Halt reagieren. So, meine lieben Geschwister, entwickelt dein Kind eine automatische Reaktion, die sein Leben retten kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, subhanallah. Und das, weil du es ihm spielerisch beigebracht hast und noch gleichzeitig bestätigt hast. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wenn dein Kind auf diese Stopp reagiert, dann lobt dein Kind. Sagt, toll hast du es gemacht, super und bestätige es darin. Dann erfährt er auch, dass Gehorsam, in Anführungszeichen, etwas Vergnügliches ist, etwas, was Spaß macht ist und etwas, was positiv ist. Und diese Sache kann tatsächlich das Kind deines Lebens retten, denn wenn es sich gewöhnt, nach ein paar Wochen spielen und ihr seid dann auf der Straße und dann ruft ihr Stopp, dann reagiert der Körper automatisch mit einem Stopp und das kann inshallah ta'ala das Leben deines Kindes retten. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister, das war ein kurzer Tipp, ein kurzer Ratschlag, was ihr anwenden könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, mit dem, ob ihr das Stoppspiel schon gekannt habt, ob ihr das angewendet habt oder ob ihr eine andere Methode habt, die ihr selber anwendet, damit ich auch davon lernen kann und andere davon profitieren können. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, so nach 2 bis 4 Wochen, sagen wir mal, oder 6 Wochen, ob ihr das Spiel gespielt habt, ob es was bewirkt hat, ob ihr und wie oft ihr das Spiel gespielt habt, ich würde mich sehr darüber freuen, von euch zu hören, inshallah ta'ala. Und barakallahu fikum, abonniert diesen Kanal, inshallah ta'ala, und verbreitet ihn. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, inshallah ta'ala, jetzt und verbreitet diesen Kanal, auf dass wir, inshallah ta'ala, viele Leute erreichen können. Gleichzeitig ist das eine Unterstützung und eine Motivation für mich, inshallah ta'ala, noch mehr Tipps und Ratschläge für euch zu bringen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.